Am Abend aus Gesammelte Gedichte von Hedwig Lachmann, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Am Abend. Weißt du denn, wenn auf Baum und Strauch das Astwerk zittert und sich sträubt, und wenn der leicht gewellte Rauch an einer Wetterwand zerstäubt, ein scheuer Vogel ohne Laut an dir vorbei die Flügel schlägt und Wolke sich an Wolke baut, wohin dein wilder Wunsch dich trägt? Weißt du denn, wenn nun alle Welt sich eng an Hof und Heimstatt schmiegt und deine Sehnsucht dich befällt, wo deine eigene Heimat liegt? Ende von Am Abend.